Roll the tape, Pete. Ja, läuft. Aufnahme läuft. Back to the roots. Sag ich mal, das Zoom H1 ist wieder da. Warum ist dem so? Ich weiß es nicht, warum. Doch, ich weiß es schon, warum. Es ist zu viel Bastelei mit dem ganzen anderen Zeug. Deswegen, ja. Und die traurige Wahrheit ist, das Rode M3 hat einen Wackelkontakt. Das muss ich einschicken. Das habe ich noch nie gemacht bei Amazon. Habe ich es gekauft, habe ich noch nie was eingeschickt. Wenn es kaputt ist, also wenn ich es von Anfang an nicht gebrauchen konnte. Ja, aber kaputt habe ich noch nie gemacht. Bin mal gespannt, wie das dann funktioniert. Und zwar ist die Buchse hin kaputt, die da, wo der XLR-Stecker reinkommt. Der hat einen Wackelkontakt. Und deswegen war es auch schon jetzt bei der Aufnahme für das Planet Bob Hörlabor so leise. Weil alle gesagt immer, mach mal lauter, ja. Hätte ich am Stecker gewackelt, dann wären wahrscheinlich allen die Ohren abgefallen. Ich habe das heute mal ausprobiert in Ruhe. Es geht zwar noch, wenn man so die so hingackelt, dass halt funktioniert, aber man hört da doch ein bisschen auch so Knacken und Rauschen zwischendurch. Das gefällt mir nicht. Das muss funktionieren, das muss heile sein, das kommt Return to Sender auf jeden Fall. Ja, deswegen heute mal wieder in kleinem Setup, was mir aber eigentlich auch ganz gut gefällt, weil es so schön unproblematisch ist. Einfach das Zoom per USB-Kabel an den Lenovo des Outer City angeschmissen. Ja, und Aufnahme läuft. Kann man gut sehen. Wir haben Pegel, sagt irgendjemand. Wir brauchen mehr Pegel, sagt der Dennis, glaube ich, immer, ne? Ja, und ich bin in der Küche natürlich wieder, weil ich eigentlich hier aufräumen wollte. Aber ich glaube, das ist kontraproduktiv, wenn ich jetzt aufräumen tue und dabei dann auch noch aufnehme. Das wird, glaube ich, zu laut für alle Beteiligten. Naja, gut. Nee, wollte ich auch nur mal eben so mal loswerden. Ja, da muss ich irgendwie das Versuchslabor zurückbesinnen, dass es auch ohne geht. Geht auch ohne. Das reicht ja lang weg eigentlich, denke ich mal. Notfalls hast du noch vielleicht irgendwo auf Phonic-Guthaben rumfliegen, dann haust du das Zeug halt da noch drüber. Irgendwie kriegst du da schon was Sendebares rausgewirkt, ne? Aus so einer Aktion. Na gut. In dem Sinne, ich denke, das wird eine kurz dazwischen geblubbert Folge. Ja, für viel mehr reicht das nicht. 2:50. Alles unter 5 Minuten ist kurz dazwischen geblubbert. Also in dem Sinne, bis denn, dann passt auf euch auf. Servus.